Das war also die Großstadtmelodie. Natürlich hat sich das Gesicht der Großstadt seit 1887 stark verändert. Damals waren die Straßen in der Hauptsache gefüllt mit Kutschen und Equipagen, die von mehr oder weniger rassigen Pferden fortbewegt wurden. Wie es heutzutage aussieht, das wissen wir ja alle. Es gibt nur noch Ersatzpferde unter der Motorhaube. Nur eins ist merkwürdigerweise geblieben: der Hauptbahnhof. Natürlich fehlen jetzt die dampfenden, zischenden Lokomotiven und es fehlt noch eine wichtige Erscheinung: der hilfreiche Mann mit der Schirmmütze und dem Messingschild Dienstmann Nummer so und so viel. Nun brauche ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen, denn Sie wissen natürlich schon, wer jetzt gleich kommt: Hans Moser in seiner Paraderolle, aufgenommen in dem berühmten Ronacher Theater in Wien. Ein Pärchen mit viel Gepäck wird vom Dienstmann Moser bedient. Aber wie? Muss man die deutschen Untertitel einblenden? Ich glaube, wer da genau hinhört, wird es schon verstehen. Und wer es nicht versteht, der muss sich Hans Mosers Vorwurf gefallen lassen: Ja, sprechen Sie denn kein Deutsch? Bleibt denn nur der Dienstmann, das ist doch zum Tollwerden. Wir versäumen den Zug, es ist schrecklich. Habe ich Ehre? Na endlich, mal ein bisschen rascher doch. Jus, Irene, Jui, nicht? Was für Gepäck kommt denn da weg? Der Koffer da. Hm. Was ist jetzt der Kupfer? Na Jens, es ist über Schulnotkosten. Also machen Sie schon, wir kommen zu spät. Aber so, wir kommen schon zurecht. Mein Schatz, echt, das ist ja was. Hat ja auch Hutter gewischt. Nur was haben Sie denn da drinnen? Na, Kleidungsstücke. Ein Kupfer so ausstupfen, ist ein Blödsinn. Hey, ja. Was? Aber nichts. Na schon. Was wird denn dein Traum? Wird doch nicht so schwer sein. Ja, wenn ich so gebaut bin wie Sie, ist doch für mich eine Spielerei. Gebaut. Na, so nehmen Sie doch schon. Nein, nur wenn der Herr sagt, gebaut. Auf gebaut kommt es nicht an. Schauen Sie mir heute an, die hat 103 Kilo und ist gar nichts wert. Und es gibt ja Leute. Nur setzt das sich auch noch nicht. Zum Beispiel der Schmetterczyk, ihr Bub, ist 17 Jahre, aber eine Kraft wie ein Biffe. Der nimmt das Singermaschine mit einer Hand, dann stimmt das. Mich hintere, das interessiert mich nicht. Wenn Sie kein Interesse haben, ich hätte Ihnen das erzählt. Ein bisschen fixer doch. Ich verstehe das nicht. Und der kommt ja noch was sehr hoch, wenn er den Drogen tut. Na, das wird doch noch zu bezahlen sein. Nicht zu bezahlen, so der Killer kommt ja halt auf 31 Groschen. Nur um den Tarif. Also ja doch. Und wir nehmen denn? Wie? Doch, wir nehmen denn? Mensch, ich verstehe Sie nicht. Wie nehmen wir ihn denn? Das müssen Sie doch wissen. Zum Glück, wenn einer nicht Deutsch versteht. Tja, nicht aber alleine bringen nicht auf. Und da müssen Sie ein bisschen nachhelfen. Und die Frauen auch. Was? Ich soll einen Koffer tragen? Ja, den Koffer tragen. Ich brauche mir nur aufgelegt. In dem Moment, wo ich ihn aufgelegt habe, so alleine oder mit, wie der Wiesel. Also wo soll ich ihn denn nehmen? Und beim Henkel, nicht? Und darum haben wir ihn ja dran. Passen Sie auf, Freund. Sie nehmen ihn am besten nehmen Sie ihn, ja, mit dem Untergriff. Mit dem Untergriff? Mit dem Untergriff. Sie lebt doch. Und sie kann ihn gar nicht anders nehmen. Und sie kann ihn nur mit dem Untergriff nehmen. Wo ist er? Moment. Immer. Wo ist er? Samus? Wie? Ich verstehe Sie nicht. Nee, sind wir so weit? Ja, doch. Nun ist er seitdem. Wir kommen zu spät. Aber wo ist mir kommen? Also, haben Sie ihn? Ja. Jo, nun ist er. Also, bei uns auf E, hopp, nehmen. Wo ist er? E. Also, das ist doch, halten Sie sich doch die Hand vor, wenn Sie husten. Das kann ich ja nicht, wenn ich mir alle zwei Hände den Kopf verhalten muss. Kommen, sind Sie so empfindlich? Sind nicht alle bei Wetterrenner. Wo ist er? Mein Lieber, aufgebaut kommt's nicht an. Ach ja. So. Wo ist er? Jetzt den Mund zu machen beim Heben. Wo ist er? Hopp. Wo Lutz hoch. Der Mann ist zu schwach. Der Mann ist zu schwach. So sei schon ruhig. Was willst du denn? Was hat sie denn? Na, meine Frau sagte nur, ich... Na ja, das verdrochen ist, mein lieber Herr. Sonst muss ich das ganze Klumpert stehen. Und Sie dürfen ja nicht glauben, dass mir das ein Vergnügen macht, so ein Kupferstrom. Und da habe ich auch Unannehmlichkeiten mit der Organisation, wenn ich den alleine trage. Aber wieso denn? Ja, wieso? Da gehören zwei Mann dazu, ne? Sie sind doch zwei. Ja, privat, sie sind doch privat, nicht wahr? Und da gehören Fachleute her. Wir kommen zu spät. Aber was? Wir kommen schon zurück. Hund und hat gar keinen Wert. Wenn er noch was sagen, kommen Sie. Ich will ihn auf Provodisch nehmen. Meint, wir nehmen ihn auf Chinesisch, aber machen Sie schon. Mensch, was fällt sich denn jetzt verkehrt hin? Das muss ich ja nicht, weil ich ihn auf Grobotisch nehme. Wo ist er? Samas? Samas? Ja, Sir. Oder wer hat hier einen Schlapfen offen? Wo ist er? Hopp! Wo ist er? Los noch! Ach du heiliger Strohsack! Jo, man soll ihn draufsetzen. Aber nein! Der Mann ist zu schwach. Das sei doch nicht so ruhig. Heiligmann! Was wüsste denn? Nein, meine Frau meint, ich hab Geld. Na, das müssen Sie ja haben, sonst trugen ja gar nicht. Ja, wir kommen aber zu spät. Aber nein, was lächerlich, kommen Sie. Ressen wir noch? Wie, was wollen Sie? Ich sag, ressen wir im Bohr. Ja. Na, wo ist er? Wo ist er, Bands auf, jetzt reiß ihn auf. Und wenn ihn drum hab, so gingen Sie mir hinten nach. Ja. Und wenn er mal rauskommt, dann fangen Sie ihn. Okay. Na, wo ist er? Wo ist er? Hört her, Obien. Lass noch umkanten. Dem sagt, jetzt fliegt mir ja ein Cello. Was treibst du denn, bleib stehen? Was fährst du denn Ringelspiel? So was Blöds habe ich noch nicht gesehen. Warten Sie, hab ich. Lass noch. Mein Lieber, der Hutterer. Uje. Fangen Sie. Du hast ja hier. Unser Koffer ist auch noch kaputt. So was die Schlösser sind ja auch nichts wert. Sind aber schon zum Teufel. Sind ja auch nichts wert. Kriegt 3 Schilling 20. Wofür denn? Ja, was? Ist ja lächerlich. Ich hab da eine halbe Stunde gearbeitet. Können doch nicht erlauben, verlangen, dass man das so mal sonst. Kommt was er da durch? Aber geht's schon. Wo ist er? Ist ja Blödsinn. Den trug dem kein Mensch alleine. Ist ja lieb doch, trug dem den keiner alleine. Eine klassische Hans-Moser-Rechnung. Erst macht er einen Koffer kaputt, dann muss man die Koffer selbst tragen und dann verlangt er dafür 3,20 Schilling. Heute würde man dazu sagen, sehr preisgünstig. Aber für Hans Moser hätte man auch gerne das Zehnfache bezahlt. Er war ein Ur-Wiener und ließ sich nur sehr ungern zu Filmproduktionen überreden, die in anderen Gegenden gedreht wurden. Er war immer glücklich, wenn er wieder zu Hause war. Ganz anders verhielt es sich bei einer jungen Münchnerin. Sie hieß Renate Müller, träumte davon, zur Oper zu gehen. Aber sie landete bei Max Reinhardt. Sie war bald eine der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands. In Reinhold Schünzels Film »Viktor und Viktoria« spielte sie mit Hermann Thiemich, Adolf Wohlbrück, Hilde Hildebrand und Aribert Wäscher und es wurde ein Riesenerfolg. Hier singt sie jetzt Franz Dölles Lied vom Frühlingstag. Glücklich wie niemals im Leben, was kommt es Schöneres geben, als ein Mann ganz ohne Wunsch zu sein. Alles ist heute. Die Stunde, wo in die Sonne Gleich noch zwei damals sehr bekannte Filmmelodien. Hier kommt die erste aus dem Film Es lebe die Liebe. Ein Stern ist vom Himmel gefallen von Peter Kreuder, gesungen von Lissy Waldmüller. Es gab ja mal den beliebten Schlager »Leben ohne Liebe kannst du nicht«. Der war zweifellos auf den Film komponiert. »Es lebe die Liebe« hieß der Film, aus dem Lissy Waldmüller sang. Und wenn man die Filmtitel aus der Zeit damals liest, »Jugendliebe«, »Verliebte Leute«, »Dir zur Liebe«, »Die große Liebe«, »Liebesbriefe«, man kommt gar nicht drum rum, wenn Kirsten Heiberg jetzt ihr verruchtes Lied singt. Es stammt aus dem Film Liebespremiere. Oft sehen die Männer uns gerne im Pelz und im großen Abendkleid. Oft sehen sie uns auch gern im Kostüm und im schlichten Straßenkleid. Mancher sieht uns gern im Dekolleté, mancher sieht uns gern im Negligé. Und was manche Frau da wagt, das ist sehr gewagt. Mancher Mann aber erblickt uns am liebsten gleich völlig hüllenlos. Manche Frau weiß das und macht ihn dann gern damit völlig willenlos. Aber wie sie auch aussieht und sich anzieht und auszieht, immer hört der Mann es gern, wenn sie sagt: Ich bin heut frei, meine Herren, bei, meine Herren, und lädt mich ein zum Glas Wein und auch zu einer Liebelein, meine Herren. Ich bin nicht kühl, meine Herren, verspreche viel, meine Herren. Und wer voll Mut ist und wer mir gut ist, der kommt zum Ziel, meine Herren. Ja, eine Frau wie ich, die möchte nie allein sein. Und wenn mir einer gut gefällt, dann will ich sein, sein. Ich bin heut frei, meine Herren. Was ist dabei, meine Herren? Denn wir's probieren mit einer Liebe. Nein, meine Herren, nicht wahr, meine Herren? Das hört ihr doch gerne von uns. Und jetzt erzähle ich mal ein Märchen vom Niederrhein. Es gab da so einen Jungen, einen richtigen Ratschläger in Düsseldorf. Der hieß Willi. Der war den ganzen Tag bei der am Klavier am Spielen. Aber es ist gar kein Märchen. Der Junge ging dann nach Berlin und studierte bei Professor Hildebrand und Wert Musik und befasste sich gründlich mit Kontrapunkt- und Harmonielehre. Und er träumte davon, später große symphonische Werke zu schaffen. Aber wie es denn so kommt, plötzlich verliebte er sich in die Tanzmusik. Und da er auch gelernt hatte, auf der Posaune zu spielen, verdingte er sich bei mehreren bekannten Tanzorchestern und gründete dann in Berlin sein erstes eigenes Orchester, wo er in dem damals sehr bekannten Quartier Latin spielte. Er war die Zugnummer des Lokals. Bald waren seine Kompositionen auch auf Schallplatten zu hören und der Film entdeckte sein Talent. Denn er konnte, wie Sie gleich hören werden, auch singen. Habe ich Ihnen den Nachnamen nicht gesagt? Er hieß Willi mit Vornamen und mit Nachnamen Berking. Hier kommt er Ihnen mit einem Lied aus dem Film »Frauen sind keine Engel«, sein Orchester und seine Stimme. Samt den Augen an. Oh. nein, nein, Frauen sind keine Engel, und dennoch sind sie so süß. Sie schenken einem verliebten Mann auf Erden schon das Paradies. Leichter kämpfen ist sein Zweck. Und hat er endlich was erreicht, ist eine Frau im Weg. Er lebt, wenn's hochkommt, 100 Jahre und bringt bei gutem Start. Und nur wenn er sehr fleißig war, zu einem Rausche war. So soll ich dir ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei und nachmittags wär ich frei. Ich lockte auf der Welt, kein Ruhm mehr und kein Geld. Und fände ich das große Los, dann fräße ich es bloß. Ich brauchte nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh. Hier, da spricht keiner. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei. Die Eier werden manchmal rar, dann stehen sie gut im Preis. Drum ist das Huhn ein großer Star, den man zu schätzen weiß. Und habe ich manchmal keine Lust, ein kluger Mensch zu sein, erwacht ein Wunsch in meiner Brust und ich gestehe ein. Ich wollte, ich wäre ein Hühnchen, dann flatterte ich nach München und setzte doch im Hof frei Haus 4 Liter Helles aus. Ich wollte, ich wäre Clair Gable mit Schnurrbart und mit Säbel, dann wäre ich hip hip hurra, der Held von USA. Ich wäre ein Wiener, dann würde ich mir einen Wiener, der trüge mir, wie schön das wäre, den Apfelstrudel hinterher. Mir gedacht, ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei durch ein. Das war er, also der so publikumsscheue Paul Kemp mit seinen Variationen über das uralte Lied vom Huhn. Da gab es noch einen sehr bekannten Schauspieler, der eine Abneigung hatte gegen allzu aufdringliche Verehrer. Das war Hans Sönker. Hier kommt er mit einem Duett mit Magda Schneider, der Mutter unserer ebenso unvergessenen Romy. Wem gehört Ihr Herz am nächsten Sonntag, Fräulein, mein kleines Fräulein? Wer betört Ihr Herz am nächsten Sonntag, Fräulein, mein kleines Fräulein? Sind Sie schon jetzt vorausgesetzt für das ganze Jahr? Das wär doch schad, denn ich möcht grad Ihnen gerne dienen. Wem gehört Ihr Herz am nächsten Sonntag, Fräulein, mein kleines Fräulein? Wer soll denn sonst allein zu zwei Fräulein, mein Fräulein sein? Schluss mit dem Fräulein, ich bin nicht Ihr Fräulein, wir stehen uns viel zu fern. Mein Fräulein, hier beim 5 Uhr Tee, da trinkt man nicht nur Tee, da fragen alle her. Ja, ich weiß schon, Wen gehört ihr Herz zum nächsten Sonntag? Fräulein, mein kleines Fräulein. Wer gehört ihr Herz zum nächsten Sonntag? Fräulein, mein kleines Fräulein. Ich bin schon jetzt voraus besetzt für das fünfte Jahr. Das wäre doch schade, denn ich möchte grad Ihnen gerne dienen. Wem gehört Ihr Herz am nächsten Sonntag, Fräulein, mein kleines Fräulein? Wer sonst, denn sonst allein, uns mein Fräulein, mein Fräulein sein? Kleines Fräulein. Wer soll denn sonst allein zu zweit? Fräulein, mein Fräulein sein. Wenn man das bedenkt, Schauspieler, die auch singen können. Und nicht mal schlecht, finde ich. Und da gab es noch einen, den man nicht vergessen darf, den begnadeten Regisseur, Schauspieler und Sänger Willy Forst. Vielleicht erinnern Sie sich an den Film von 1937. Er hieß Kapriolen mit der Musik von Peter Kreuder. Wenn ein Flugzeug hoch am Himmel einen Salto schlägt, sowas nennt man Kapriolen. Wenn ein Mädchen ein modernes Doppelhütchen trägt, sowas nennt man Kapriolen. Wenn der Chef mit seiner Sekretärin tanzen geht, sowas nennt man Kapriolen. Wenn die Tobi eines Tages einen Stummfilm dreht, sowas nennt man Kapriolen. Kurz und gut, wenn man tut, was wir anderen seltsam finden, ist am Ort. Dieses Wort. Um das Ganze zu begründen, wenn ein Foxtrott so wie dieser aus dem Rahmen fällt, sowas nennt man Kapriolen. Und in jedem Lande dieser höchst vertretenen Welt macht er jeder mal, ganz bestimmt einmal, ganz verstohlen Kapriolen. Auf dieser Welt geschehen tolle Sachen und man liest zuweilen davon. Mal ist zum Weinen und mal ist zum Lachen, was man hört als Sensation. Wenn ein Auto mal bei Rot über die Kreuzung fährt, sowas nennt man Kapriolen. Wenn ein Rentner plötzlich rückwärts rennt statt umgekehrt, sowas nennt man Kapriolen. Wenn ein Walfisch ein Verhältnis mit einer Flunder hat, sowas nennt man Kapriolen. Fährt ein Mann mit rotem Vollbart auf dem Motorrad, sowas nennt man Kapriolen, kurz und gut, wenn man tut. Was die anderen seltsam finden, ist am Ort, dieses Ort. Um das Ganze zu begründen, wenn ein Schlagerlied aus Unsinn mit Musik besteht, sowas nennt man Kapriolen. Und in jedem Lande dieser höchst vertretene Welt macht denn jeder mal, ganz bestimmt einmal, ganz verstohlen Kapriolen. Diese höchst verdrehte Welt macht denn jeder mal, ganz bestimmt einmal, ganz verstohlen Kapriolen, ganz verstohlen Kapriolen. Macht ein jeder mal ganz verstohlen Kapriolen. Und Kapriolen sind ja eigentlich scherzhafte, närrische Bocksprünge, geistige natürlich. Um so etwas Ähnliches handelt es sich ja ohne Frage auch, wenn ein angebliches Double der französischen Kaiserin Josephine über 100 Jahre später restlos, schonungslos aufklären will, aus welchem Grund Napoleon zu ihr gesagt hat, ich liebe dich. Das kann doch gar nicht stimmen, denn die Majestäten siezten sich doch, jedenfalls außerhalb des Schlafgemachs. Aufklärung folgt durch Kirsten Heiberg. Erinnern Sie sich? Bonsoir, Monsieur. Bonsoir, Mesdames. Ich trete lächelnd vor Sie hin, als Josephine Bourdin, obwohl ich nur ein Stuben bin. Und ist mein Kleiderhut historisch? Napoleon fand mich süß darin. Er kam zu mir im Traum zum Tee. Und ich muss eingestehen, er hat es nicht gesehen, dass ich doch nur ein Stuben bin. Ich habe erfahren, was man seit Jahren im Lexikon gesucht. Warum hat der Napoleon eines Tages oder wo hat er gesagt, ich liebe dich? Warum hat er vom ersten Augenblick an ganz genau gewusst, das ist die Frau für mich? Sie verstand doch nicht viel von Kanonen und Krieg, wusste nichts von Geschichte und hoher Politik. Doch sie war geschickt und schlau und kannte sehr genau die Waffen und die Listen und die Strategie der Frau. Doch das sind schließlich Dinge, über die man nicht gern spricht in einem kurzen Interview. Man weiß, es war Napoleon eines Tages meiner Bohr mit so einem Rendezvous. Kein Geschichtsbuch erzählt, was geschah in dieser Nacht. Doch der Kaiser gewann seine allerschönste Schlacht. Und darum hat Napoleon eines Tages meiner Bohr gesagt, ich liebe machen, eine berühmte Sängerin, deren herrlicher Sopran an den Staatsopern von Berlin, Dresden, Wien und den Salzburger Festspielen zu hören war, die tritt als Darstellerin im Film auf. Dem Film, 1936 gedreht, Mädchen in Weiß, zu dem der große Komponist Theo Macheben die Musik schrieb. Hier ist sie, Maria Cebutari. Wir kennen die Namen ohne Zahl. Kam dann die Zeit, in der alle Theater und Kabaretts geschlossen wurden. Alles hatte dicht gemacht. Aber wir hatten ja noch unseren Kindhop nebenan. Wie hieß es noch? Das UT, das Piccadilly, das Astor, die Kurbel, das Odeon, das Tivoli, Alhambra, Elite, Union, Gondel und das Metropol. Das lag ja alles um die Ecke rum. Da ging man schnell hin, saß im Dustern und träumte die Träume von der Leinwand und vielleicht von der Zeit, in der man nicht mehr im Dustern nach Hause gehen musste, wenn die Lichter wieder scheinen würden. Es war wunderbar, wie man früher abends aus. Es wurde stets Mitternacht, früher kam man nie nach Haus. Heutzutage, welche Plag, kommt das gar nicht in den Sinn. Und man gibt sich so gern heut der Hoffnung hin. Wenn die Lichter wieder scheinen und wir wieder unseren kleinen Abendbummel durch die hellen Straßen machen, werden wir tanzen, werden wir lachen, Heidi, Ludeludu. Wenn die Lichter wieder scheinen und wir wieder unsere kleinen süßen Mädels morgens dann nach Hause bringen, werden wir lachen, werden wir singen, Heidi, Ludeludu. Halten wir dann im Arm eine Schöne, und wir sind dann so glücklich zu zweit. Führt uns endlich mal keine Sirene, und wir haben dann zu so viel tausend schönen Dingen auch noch Zeit. Wenn die Lichter wieder scheinen und wir wieder unseren kleinen Abendbummel durch die hohen Straßen machen, werden wir tanzen, werden wir lachen, Heidi, Lödlödu. Thank you. Inzwischen scheinen die Lichter schon längst wieder und die Sterne von damals leuchten wie eh und je. Und wer gute Ohren hat zum Hören, der erkennt vielleicht auch die zarte Stimme von Rosita Serrano in dem vielstimmigen Chor, dem großen Filmfinale »Es leuchten die Sterne«. Stop!